Nick Drake ist einer von denen, die immer wieder neu entdeckt werden. Seine Alben werden immer neu aufgelegt. Ich sagte es vorhin, als wenn das Interesse nach seinem Tode ein wenig gut machen wollte, was es ihm zu Lebzeiten an Aufmerksamkeit mangelte. Ich habe mich in dieser Sendung ganz auf seine eigenen Versionen konzentriert. Immer mal wieder, gerade in den letzten Wochen, erscheinen sogenannte Tributalben mit seinen Liedern in neuen Interpretationen. Ich fand allerdings 2 Stunden Nick Drake pur sind intensiver. Und das Leben am 3. Juni 2000 hat uns noch früh genug wieder, schon gleich mit den 3 Uhr Nachrichten. Ich heiße Günther Jansen, tschüss, bis bald.